Fjecken 2-11er Spezial! Potsche, das war das offizielle Intro für die Spezialausgabe von Fjecken 2-11er. Hallo! Ja, hallo, Mann, ich bin total aufgeregt. Ich kann gar nicht mehr. Man muss sich mich jetzt so vorstellen, wie ich auf meinem Bürostuhl die ganze Zeit drehe. Ich habe das Mikrofon, habe ich an meinen Kopf geschnallt und ich drehe mich die ganze Zeit, weil ich so aufgedreht bin und aufgewühlt. Cause it was so electric. Oder, Pocho? Electrifying. It was electrifying. Diese Spezialausgabe ist mit ganz heißer Nadel gestrickt. Ich bin gerade von der Maloche rein, von Untertage, wie heißt das bei euch? Glück auf. Ja. Glück auf. Ich habe gerade noch Tschüss zu meinen Kumpels gesagt und habe gesagt, wir müssen jetzt sofort einen Spezialpodcast machen. Ich habe in 20 Sekunden einen Look zusammengeschustert. Pocho, Pep. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob das was bei dir bringt. Wenn ich unterschwellig die ganze Zeit Pep, Pep, Pep, Pep, Pep, Pep, Pep sage, bringt das was? Wirkt es schon? Pocho, Pep, Pep, Pep. Du warst ja auch völlig hin und weg von dieser unfassbar sympathischen Pressekonferenz in der Allianz Arena. Pocho, deine ersten Gedanken über Josep Guardiola. Also ich bin ja sowieso hin und weg, ich kann gar nicht reden. Pocho. Also ich muss ja erstmal, ich versuche jetzt erstmal Ruhe in die Sache reinzubringen, um das alles ein bisschen professioneller wirken zu lassen, weil deine Leistung jetzt hier am Anfang, die ist ja unter aller Sau, muss man ja einfach mal so sagen, wie es ist. Das ist unter aller Sau, das ist dem Thema nicht. Pep, Pep, Pep, Pep, Pep. Dem Thema nicht würdig. Ja, die Pressekonferenz von, oder die erste Pressekonferenz von Pep Guardiola, Mann, war das stark, oder? Hat der eine Promo gecuttet. Sympathisch. Punktuiert hat er die Themen da rausgefeuert. Man hat aber gemerkt, am Anfang war, er hat es ja auch gesagt, er war ein bisschen nervös. Er war noch nicht so ganz zu Hause in der deutschen Sprache, aber es kam von Frage zu Frage und ab und zu konnte er auch zwischendurch ein bisschen Spanisch reden und Italienisch. Er spricht ja auch fließend Italienisch. Er spricht alle Sprachen, die es gibt auf der Welt. Alle. Und als er dann so in den Redefluss gekommen ist, hat er auch besser Deutsch gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Wahlbayer kann ihn gar nicht mehr rein akustisch von dem Urbayern unterscheiden, von der Sprache her. Ich kann es nicht mehr. Nee, also man muss dem wirklich ein Kompliment machen. Das war schon echt cool, auch zwischendurch ein bisschen rumgescherzt und so sogar schon dabei. Und dann noch gesagt, er hätte ja alles nur auswendig gelernt, was er ja, bis jetzt gesagt hat schön. Und so. Ne? Schön unterschwellig, Understatement pur. Aber das, was mich halt gewundert hat, und das habe ich ja in unserem Vorab-Meeting, wie wir es gerne bezeichnen, ja, auch schon erwähnt. Ich fand einfach diese Bodenständigkeit, dieses, man muss ja einfach nur mal beobachten, er hat bei jeder Frage, die gestellt worden ist, hat er denjenigen angeguckt, der ihn gefragt hat. Und das sind alles so Kleinigkeiten, mit denen ich bei dieser Person Pep Guardiola nie gerechnet hätte, weil ich hätte jetzt gedacht, da kommt einer, der von, na sagen wir es, er wäre trunken seines Erfolges wegen. Oh. Ne? Aber so war es ja nicht. Es war ein grundsympathischer Typ und ja, also mich hat diese PK komplett überzeugt und alleine die anscheinend, wie die miteinander umgehen, das sind ja richtige Dudes-Freunde jetzt schon alle, war auf jeden Fall stark. Waren auf jeden Fall starke 50 Minuten und nicht umsonst die größte PK, die der FC Bayern je gehalten hat. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ich habe mir notiert, nachdem ich diese Pressekonferenz geguckt habe, man muss dazu sagen, ich habe sie natürlich am Anfang auf Sky Sport News HD geguckt, aber das kann mal passieren. Es ist ja ein Allerweltsinterview gewesen da mit Pep Guardiola, da ist die Leitung einfach zusammengebrochen. Habe ich gesagt, dafür zahle ich gerne Geld, ist gar kein Problem, das kann mal passieren. Dann haben sie die Hackfressen im Studio wieder gezeigt, aber du hast ja im Vorfeld geschrieben, dass es auch auf Sport 1 übertragen wurde. Hab umgeschaltet auf Sport 1 und konnte den Genuss von Josep Guardiola weiter mich frönen. Und ich habe nach der Pressekonferenz Folgendes niedergeschrieben. Er war sehr demütig und hat sich nicht für wichtig, also wichtiger genommen, als er eigentlich ist. So, er ist immer noch nur noch ein Fußballtrainer und er ist keine Gottheit. Ja? Ich habe auch am Anfang gedacht, Junge, Junge, jetzt muss er aber einiges abliefern, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, weil er ist ja der Mann, der indirekt Jupp Heynckes verstoßen hat, ja, dem erfolgreichsten Jahr der Bayern-Geschichte. Und das ist natürlich paradox, dass man da dann den Trainer entlässt, aber mit diesem Auftreten von Pep Guardiola, das da hat er alles richtig gemacht. Ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwie kalkuliert gewesen ist, nein, ich glaube, der Typ ist so. Man hat es auch später in der Allianz Arena gesehen, wie unfassbar sympathisch der Typ alleine schon daherkommt. Und ich glaube, der Typ ist einfach nur, wie er auch in der Pressekonferenz gesagt hat, sehr froh, bei dem Club zu sein. Er kann sich nicht beschweren, hat er gesagt. Ja, das meine ich ja genau damit. Diese ganzen Aussagen, die zwischendurch halt getroffen worden sind, auch die Aussage, dass er aufgrund der Geschichte des FC Bayern auch dahin gewechselt wäre, das war natürlich, das ist eine Aussage, die hat so, glaube ich, noch keiner getroffen in der letzten Zeit. Einfach mal zu sagen, aufgrund der Geschichte bzw. des Standings des Vereins dahin zu wechseln, ist natürlich auch ein Ritterschlag für den Verein. Aber noch faszinierender fand ich ja auch noch dabei, wie glücklich alle anderen auf diesem wunderschönen, auf dieser Pressekonferenz gewirkt haben. Also selbst Matthias Sammer war ja ansatzweise lustig. Also das kann man ja kaum verstehen. Er hat eine also, Shoot-Promo gehalten. Er hat diese Shoot-Promo gehalten gegenüber dem guten Kloppo aufgrund der Haare und so weiter. Das war auf jeden Fall echt mal witzig und zwischendurch halt hatte man echt das Gefühl, dass, oder besonders zum Ende hin hatte man echt das Gefühl, dass er schon wirklich gutes Verhältnis zu den Journalisten hatte und man merkte ja diese andächtige Stille auch im Raum, wenn er gesprochen hat, da hat man ja noch nicht mal was gehört. Ich glaube, da haben sich manche noch nicht mal getraut zu fotografieren und so weiter. Also das war schon eine PK, die ist, glaube ich, selten im deutschen Fußball so gab. Natürlich gab es auch im deutschen Fußball schon fantastische PKs, auch beim FC Bayern mit Trapattoni und ähnlichem und so, klar. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderer Wert und das ist ja auch nicht, darüber wird sich keiner kaputt lachen, im Gegenteil. Denn die Art und Weise, wie er sich geäußert hat, ist wahrscheinlich so manch einem selbst in Deutschland Geborenen überlegen gewesen und das muss man erstmal nachmachen. Völlig richtig, Pocho. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf den Inhalt der Pressekonferenz eingehen. Und zwar hat ich meine, es war ein Journalist, der ihn das gefragt hat, wurde er gefragt, ob es Kontakt mit Heinkes und ihm gab in den letzten Monaten oder Wochen. Gerade, es gab ja auch vor einigen Monaten die Begegnung Bayern gegen Barcelona, die es ja bald wieder geben wird. Drei Tage vor dem Supercup-Finale. Da hat Pep Guardiola, Jupp Heynckes hat ja immer gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ob er sich Informationen holt bei Guardiola, wenn er dann gegen Barcelona spielt, hat er immer gleich sehr suffisant reagiert, hat gesagt, nein, brauche ich nicht, habe ich noch nie gebraucht. In 50 Jahren Fußball, dem ich jetzt dabei bin, habe ich niemals Hilfe von wem anders geholt. Aber Pep Guardiola hat heute in der Pressekonferenz gesagt, nein, es gab keinen Kontakt, aber er würde sich darüber freuen, wenn er sich einen oder anderen Tipp von Jupp Heynckes abholen könnte. Und das, finde ich, ist schon eine Aussage, die macht Pep Guardiola noch imposanter, als er eh schon dargestellt wird. Also das ist ein unfassbar ehrlicher, toller Mensch. Ja, es war ja auch bei Fragen, nicht nur dieser Frage, sondern auch bei der Frage zum Beispiel, welches System er spielen würde, als ihm der Journalist, ich glaube, das war sogar der Kollege von Sport1, der ihn dann fragte, mit welchem System er spielen will und hat ihm da irgendwelche Systeme so an den Kopf geworfen und er sagte ganz einfach, ja, ich muss mich halt erstmal an die Spieler gewöhnen und dann muss ich mich den Spielern anpassen und und sozusagen sich dem Material anpassen, was er von der Führung des FC Bayern dargestellt wird. Und alleine dieses Zurückstellen des Trainers, dass er sagt, dass die Leute kommen, um die Spieler spielen zu sehen und nicht ihn als Trainer arbeiten zu sehen, dass er aber gerade vor knapp 300 Leuten sitzt, die genau nur wegen ihm da sind. Das ist ja nun mal auch ein Zeichen von Demütigkeit oder von einfach von Zurückhaltung. Und das hätte ich bei ihm nicht erwartet. Und von daher war das eine Überraschung für mich, aber eine positive Überraschung halt. Auf jeden Fall, völlig richtig. Diese Aussage, als er gefragt wurde, welches System er spielen lassen wird, hat mich sehr überrascht, dass er es noch gar nicht weiß, so nach dem Motto, ne? Und dass er sich dann mal überraschen lässt, nach dem Motto, was denn da für ein Spielematerial da ist. Und ich war ja immer fest der Ansicht, dass das ganz klar ist, was sie spielen lassen. Aufgrund des Mario-Götze-Transfers habe ich eigentlich immer gedacht, sie spielen dieses sehr variable Angriffsspiel mit einem kleinen, wendigen Stürmer vorne. Aber wenn man das wirklich so glauben kann, guckt sich Guardiola erstmal die ganze Geschichte an. Genauso wie mit der A-Jugendmannschaft oder mit den Amateuren. Da wurde ja auch über Patrick Weihrauch, glaube ich, gesprochen. Ob der einfach befördert wird, wenn Mario Gomez geht. Und Ja, das ist alles sehr, sehr interessant. Da hat er aber immer, immer sehr, sehr sympathisch und ehrlich gesagt, du, das kann ich noch gar nicht sagen, da muss ich mir erstmal ein Bild von machen. Ganz genau, ja. Und das, wo gibt es denn sowas? Da wird doch immer irgendeine Floskel rausgehauen oder keine Aussage zu gemacht, aber nein, Pep Guardiola sagt, so, das kann ich noch gar nicht sagen, das wollen wir mal sehen, da mache ich mir erstmal ein Bild von. Also ich finde, das ist, da, von A bis Z war das eine glaubhafte PK. Erstens glaubhaft, zweitens halt ganz anders, als man erwartet hat. Halt man, ja. Man rechnet ja auch beim FC Bayern nicht mit einem zurückhaltenden Trainer, wenn man da besonders in der Vergangenheit mal guckt. Ja. Jetzt abgesehen von Jupp Heynckes, wenn ich da an Louis van Gaal oder vor allem an Jürgen Klinsmann denke, die irgendwo nur nach vorne und sich in den Vordergrund gestellt haben. Und das ist ja jetzt hier eine ganz andere Person, die eigentlich eher davon ausgeht, dass er, naja, im Hintergrund die Strippen zieht. Und der Rest die Mannschaft macht. Da muss er sich vielleicht auch noch ein bisschen dran gewöhnen, dass das in Deutschland vielleicht ein bisschen anders sein wird als in seiner Zeit in Barcelona, wobei ich nicht glaube, dass in Barcelona weniger Journalisten dann nach seiner Meinung gefragt haben. Aber er weiß halt damit umzugehen, weil er, man muss ja sagen, wie es ist, er hat ja immer ganz oben gestanden, ob als Spieler oder als Trainer. Und es ist immer einfacher, wie Hoeneß ja auch gesagt hat, oben zu sein, als oben zu bleiben. Und das muss auch das Ziel von Guardiola natürlich sein. Das war auch eine schöne Geschichte von Hoeneß, als er ihn in seinem Apartment in New York besucht hat. Der gute Uli Hoeneß, den Pep Guardiola. Und auch warm empfangen wurde von der Familie Guardiola, von Frau und Kindern. Hoeneß wusste direkt, ja, das passt so, das stimmt, so der Typ ist sympathisch, der weiß, wovon er spricht. Aber dann gab es den Moment wohl, dass Guardiola sein Notebook ausgepackt hat. Ja, ja, und das mochte er gar nicht. Und das, Hoeneß, das weiß man doch immer, er weiß gerade mal, wie ein Handy funktioniert zum Telefonieren. Er ist technisch, sagen wir mal, von der alten Garde. Und er mag es überhaupt nicht, wenn da einer kommt und eine PowerPoint-Präsentation etc. wohl vorführt. Aber bei Guardiola war es wohl dann doch nicht so schlimm. Also er hat das über sich ergehen lassen und es dann wohl auch gar nicht für so schlecht empfunden. Aber da merkt man auch, anders als bei fast allen Clubs, ich hätte da fast Bremen ausgeschlossen, weil der gute Thomas Schaaf hatte ja auch immer eine spezielle Bindung zum Club. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo man jemals so eine freundschaftliche PK gesehen hat. Also Guardiola hat ja auch gleich immer Kalle und Matthias gesagt, war ja gleich per Du. Und als sie dann da ihm seinen Trainingsanzug überreicht haben, hat er dann auch noch ein paar Späße gemacht. Ich weiß noch nicht, worüber. Du warst der Meinung, dass er sich da erst noch rein trainieren muss in den Anzug, ja, oder genau. Was? Und ja, sehr sympathisch. Und ich glaube, bei den ganzen Vorschusslorbeeren, übrigens, HSV verpflichtet gerade Jacques Suhr vom FC Basel. Ja, hatten wir in der letzten Sendung schon. Ist für uns also ein alter Hut, was Sky Sport News HD da gerade sagt. Absolut alter Hut. Und wo war ich stehen geblieben, Mr. Pocho? Ja, du, bei den Vorschusslorbeeren, die Pep Guardiola hat. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es dann am ersten Spieltag aus gegen Borussia Mönchengladbach? Du bist ja schon voller Tatendrang. Du gehst ja davon aus, dass Raphael 6-7 Buden macht gegen die Bayern? Nein, nicht 6-7, aber 8-9. Das entscheidende 2-1 vielleicht. Ja, genau. Ja, ich bin dann da sehr gespannt. Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich für euch ausfallen. Mhm. Bin ich der Meinung, dass wir dann da schon Chancen haben mitzuhalten, auch mit diesem durchschnittlichen Trainer. Ich bin gespannt. Er muss jetzt natürlich abliefern. Alle jubeln ihn jetzt ab. Sympathisch bis zum geht nicht mehr. Und er lernt ja nicht nur Deutsch, er lernt ja auch die deutsche Grammatik. Ja, das ist es ja. Ne? Das ist es ja. Er lernt die deutsche Grammatik und da waren ja alle so verblüfft. Am Anfang waren die ersten 1, 2, 3 Fragen wirklich ein bisschen sehr holprig, aber man hat gemerkt so, ja, er groovt sich hier ein, er ist langsam zu Hause, langsam, Pocho, kommt das Mir-San-Mir-Gefühl auch beim guten alten Pep Guardiola. Und ja, er war auch mal sehr beschämt, ne, wenn er dann irgendwie einen Kollegen, einen Journalisten nicht direkt gesehen hat und hat sich auch direkt so entschuldigt, ne, oh ja Mensch, da sitzt er und jetzt kannst du auch fragen und so. Und er hat sich dann auch demütig immer die Kopfhörer aufgesetzt und gesagt, ja, Entschuldigung, ich kann zwar schon ein bisschen Deutsch, aber es macht einfach mehr Sinn, wenn ich die Dinge aufsetze und nochmal alles auf Spanisch aufs Ohr bekomme. Es ist ein grundsympathischer junger Mann, oder? Das musst du jetzt mal als Gladbacher Jung, musst du es jetzt einmal sagen. Also musst du es jetzt einmal sagen. Ja, habe ich ja auch auf Twitter direkt verzwitschert in der Form. Das muss man als Fußballfan einfach auch eingestehen, dass diese Person sicher ein Gewinn für die ganze Bundesliga ist und nicht nur ein Gewinn für den FC Bayern. Denn es war ja an vielen Stellen wirklich so, dass man Also so fast das Gefühl hatte, dass man sagen würde, meine Güte, das ist echt ein sympathischer Kerl, mit dem möchte ich mal das und das unternehmen oder den hätte ich auch gerne bei meinem Verein. Und wann war das letzte Mal beim FC Bayern München? Jupp Heynckes, klar, ist auch ein sympathischer Kerl gewesen. Ottmar Hitzfeld. Geht so, für mich, in meinen Augen. Der General, es ist der General. Ja, ist mir egal, ob der General oder Matrose ist, aber zum Beispiel Louis van Gaal mochte ich gar nicht. Auch ein Jürgen Klinsmann als Trainer ist meiner Meinung nach wirklich eine Pfeife. Da bleibe ich bei. Und jedenfalls als Vereinstrainer. Und ja, es ist halt schwierig, da Vergleiche zu ziehen, weil es halt eine solche PK und eine solche Vorstellung und ein solches Good Feeling, wie auf dieser PK rüberkam, halt noch nicht gab, glaube ich. Ich sehe gerade nebenbei bei Sky noch mal ein paar Impressionen von der Pressekonferenz, natürlich ohne Ton. Ich sehe, wie er aber wirklich strahlt. Er sitzt da ganz lammfromm hinterm Mikrofon und fragt doch ab und zu mal nach, hier, Mensch, wie heißt denn das nochmal hier zum Kalle? Wobei der oft nicht weiß, wie das Wort auf Deutsch heißt, weil er manchmal schon fragwürdige Pressekonferenzen oder Reden hält. Aber ja, er wirkt komplett integriert schon und es ging ja schon los bei Sky. Der Hype ging ja schon eine halbe Stunde. Um 11.30 Uhr ging ja schon der Hype los. Guardiola ist in der Arena angekommen. Es gab schon die ersten Fotos mit Familie etc., wie er ankommt. Und so ein Medienaufkommen ist schon wirklich bemerkenswert. Und wie du sagtest, kann, glaube ich, der Liga nur gut tun. Also da haben wir euch was Gutes getan. Ne? Ja, also was erwartest du jetzt? Dankeschön oder so? Ja, also, zum Beispiel. So weit kommt's doch. Ja, aber Pressekonferenz mit Charme und Pep. So. Ja. Boccio. Boccio, ey. Ja. Boccio. Und ja, was habe ich denn hier noch auf meinem Blöckchen notiert? Genau, er hat auch gesagt, dass alle Spieler den gleichen Wert haben, denn er kommt dahin, hat keine voreingenommene Meinung zu irgendeinem Spieler. Man könnte ja davon ausgehen, ja, hier der Robben und der Ribéry, die werden spielen, ja, sind Weltstars, werden spielen und gut ist. Aber nein, alle Spieler sind resettet, alle müssen sich neu den Arsch aufreißen. Und das ist es, was genau der FC Bayern nach dieser satten Saison braucht. Ja, ich glaube nicht, dass Jupp Heynckes nochmal... Ich glaube nicht, dass wir nochmal das Tripolon ist, ja. Vor allen Dingen, was da die ganzen Mannschaften da jetzt aufrüsten, das ist natürlich schon pervers. Aber ich glaube nicht, dass wir unter Jupp Heynckes eine ähnlich erfolgreiche Saison gespielt haben, aber glaube es jetzt inzwischen immer mehr unter Pep Guardiola. Denn alle Spieler sind wirklich nach dieser satten Saison resettet. Robben, Ribéry, Manuel Neuer müssen sich alle gesetzten Spieler, Schweinsteiger, Martinez, müssen sich den Arsch aufreißen, um dann am ersten Spieltag gegen den Erzfeind, gegen den Arch-Nemesis Borussia Mönchengladbach zu bestehen und um auf dem Platz zu stehen. Das ist ein bold move. Poccio. Poccio, Poccio, Poccio. Wehret den Anfängen. Oh. Er hat auch selber gesagt, dass es arrogant wäre, jetzt von einer neuen Ära zu sprechen. Dann lassen wir das doch auch sein, oder? Ja, hast völlig recht, natürlich. Der Typ, das hast du jetzt gemerkt, ich natürlich als Laola 1 Primera Division Zuschauer habe natürlich nicht so viele Pressekonferenzen von Guardiola gesehen, außer ab und zu mal bei der Champions League, aber bei Laolo 1 werden ja im Prinzip nur die Spiele gezeigt, so, ne? Ja. Wird ja vorher und nachher nichts gezeigt und leider hat Sky ja nicht mehr die spanische Liga, ich weiß gar nicht warum. Aber ja, und ich kann deswegen nicht beurteilen, wie er sonst auf den Pressekonferenzen so abgeht, aber wenn ich das so sehe jetzt gerade auch wieder, er ist Herr der Lage, er ist sehr demütig und bin gespannt, dann auch welches System er spielen wird. Ja, das wird sich natürlich zeigen. Das wird sich spätestens in den, ich glaube, jetzt am kommenden Wochenende sind ja die ersten Testspiele und da wird man schon einiges erfahren, denke ich. Also und sehen, wie er vorhat zu spielen. Denn er muss ja jetzt schon ziemlich reinhauen, um halt sein selbstgestecktes Ziel, und ich glaube, das ist der Perfektionismus, auf jeden Fall schnell zu erreichen. Genau, ich werde mit meiner trauten Gattin im August ein Wöchelchen in den Urlaub fahren und jetzt plane ich im Hintergrund so schon den Urlaub vielleicht in der Nähe von dem Testspiel. Ach! Aber das darf ich noch nicht so laut sagen und mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin. Sie will an die Nordsee, aber ich will zum FC Bayern. In die Baseball Hall of Fame. So, und jetzt habe ich noch eine Geschichte, und zwar, das wurde auf Sport 1 nicht übertragen, oder als er dann in die Arena geführt wurde. Nein, das wurde leider nicht übertragen, das stimmt. Das Erste, was Guardiola macht, er kommt rein, ne, mit Hoeneß und Co., kommt rein und was sieht er? Er sieht da zwei Kids mit Bernie, dem Maskottchen des FC Bayern München, rumkicken. Guardiola flitzt hin und kickt mit den Kids erstmal so im Viereck so hin und her. Das war, mag sein, dass das abgesprochen war. Hier, Mensch, Guardiola, wenn du aufs Feld kommst, kick doch mal mit den beiden Kindern und mit unserem Bernie ein bisschen rum. Aber es wirkte so, als wenn er sich endlich so richtig wohlfühlt. So, weißt du, Ball am Fuß und rumbolzen ein bisschen, das ist ganz cool. Hat dann einen Blumenstrauß gekriegt, etc. Und sein Auto, oder? Und sein Auto. Ja. Kleinen S8, ne? Da hat es ja dann auch noch eine Geschichte gegeben, und zwar wollte Audi nur Pep Guardiola einen Dienstwagen spendieren, und Guardiola hat gesagt, ja, klar, super, aber mein Trainerstab kriegt doch auch ein Auto, oder? Ja, das ist wohl nie der Fall so gewesen, es hat immer der Headcoach einen Dienstwagen gekriegt, die anderen müssten sich dann wahrscheinlich ein A6 oder so eine billige Rostlaube kaufen. Dann haben sie gesagt, nö, also eigentlich ist nur für dich so ein Dienstwagen geplant. Dann hat Pep Guardiola wohl gesagt, ja, dann nehme ich auch keinen. Wenn mein Trainerstab keinen Dienstwagen bekommt, dann nehme ich auch keinen. Na, hat sich Audi das zweimal überlegt, ob sie das lassen oder nicht. Hat sich Audi das zweimal überlegt, und ich glaube, das sagt auch einiges über den guten Pep Guardiola aus. Als er gefragt wurde, was er denn für einen Trainerstab mit nach München nimmt, da hat er gesagt, ja, nicht viele. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Verein in diesem Bereich klasse aufgestellt ist. Ich glaube, ich habe 5 Leute gezählt, unter anderem seine rechte Hand. Verzeiht mir bitte, dass ich die Namen noch nicht so drauf habe. Ich werde mir Mühe geben, dass ich die Kollegen dann auch bald namentlich irgendwie benennen kann. Aber es ist sein Physis-Coach ist dabei, seine rechte Hand. Fitness-Coach auch noch, ne? Ja, genau. Und so 2, 3 andere noch. Zwei Analysten, ne? Genau, und noch einer. Und der Rest, wie Hermann Gerland, der wahrscheinlich dann wohl auch Co-Trainer bleibt, bleibt dann wohl beim FC Bayern. Finde ich natürlich geil, ne? Tiger, er muss sein. Tiger muss sein, er ist der Größte. Und ja, Dienstwagengeschichte haben wir, und er hat dann natürlich auch das obligatorische FC Bayern Trikot bekommen mit Guardiola hinten drauf, und ja, schien sehr glücklich, und ich glaube, was ich jetzt so gehört habe, ich habe ja jetzt gerade noch das Interview mit dem Bild-Chef-Mann gesprochen, der wohl gesagt hat, dass es noch das ein oder andere Transfer geben soll vom FC Bayern München. Ich hatte ja beim Minga-Blog oder beim Kaisergranter gelesen oder bei den anderen Geschichten von den ganzen Schickeria-Affen da gelesen, dass es wohl keine großen Transfers mehr geben soll. Eher im Bereich der Jugend, dass man wirklich dieses Barcelona-Ding aufziehen will. Und das wär eigentlich das Allergeilste für den FC Bayern München, wenn wir eine ähnliche Ausbildungsstätte wie der FC Barcelona bekommen würden. Und das soll ja wohl auch das Ziel von Matthias Sammer und Guardiola sein. Die beiden haben wohl die Aufgabe bekommen, ein ähnliches, ertragreiches Leistungszentrum zu errichten. Und jetzt habe ich gelesen auf dem einen oder anderen Blog und auch im Internet, hier, wie heißt das? Fernsehen heißt das, ne? Mhm. Bei Sky, dass wohl die Bayern jetzt doch nochmal einen größeren Spieler verpflichten wollen, und zwar ist da wieder die alte Kamelle Thiago Alcantara aufgekommen. Ja, hab ich auch direkt gelesen. Ja, da soll es wohl schon sehr konkret sein. Manchester United ist an ihm dran, aber ich habe das Gefühl, scheiß drauf, so wie am Guardiola. Also das ist wirklich so paradox, dass wirklich nun alle dahin wollen, zum FC Bayern München. Zwar Bayern war immer die Galionsfigur der Bundesliga, aber du hast uns immer das Gefühl gehabt, ja, ein Mensch, in Deutschland geht's uns ganz gut so, aber naja, die großen Spieler, oh, die gehen eher zu City, United, ja, Madrid, ja, oder Barcelona, ne? Aber jetzt eben dieser letzten Erfolge, und weil du deine Kohle rechtzeitig bekommst, plus dass Guardiola da nun auch noch Headcoach ist, bewegt wohl den einen oder anderen Superstar. Ich gehe mal davon aus, dass Thiago Alcantara dann in 2, 3 Jährchen eine Art Superstar wird. Okay. Und das scheint nicht mehr so. Also ich habe jetzt das allgemeine Wohlbefinden bei mir ist so, wenn Bayern jetzt unbedingt einen Spieler haben möchte, dann bekommen sie den auch, aber es ist natürlich bei dem aktuellen Kader nicht nötig, jetzt sich komplett in Unkosten zu stürzen, aber wenn man jetzt wohl Interesse bekundet im Falle Thiago Alcantara, dann ist wohl der Kollege auch relativ hot auf den Club, auf den Trainer. Und es spricht sich wohl auch immer weiter herum, dass der FC Bayern München auch ein sehr familiärer Club ist, bei dem man sich auch wohl ganz wohl fühlt. Allen voran Franck Ribéry, der ja immer gesagt hat, ich will hier nicht weg, ich will verlängern, so, sonst gibt es ja immer die Gespräche, ja Mensch, der Club muss verlängern mit dem, aber nein, Ribéry kam an, ich fühle mich hier so wohl, die Familie fühlt sich in der Stadt so wohl, ich bleibe beim Club. Und normalerweise geht es ja da mal ums Geld, aber scheint bei diesem Club, beim FC Bayern München 2013 zumindest, weiter zu gehen, als jetzt die 7, 8, 9 Millionen Hürde zu knacken, sondern scheint wohl auch ein bisschen um das Wohlbefinden des Spielers zu gehen, Trainer etc. Das Komplettpaket ist wohl beim FC Bayern München so perfekt wie sonst nirgendwo. Außer natürlich bei Gladbach. Entschuldigung für den Monolog. Verzeihung. Nee, ist ja absolut okay. Ich meine, ich verstehe deine Aufregung. Ja, du hast ja auch wahrscheinlich unter dich gemacht, als du die PK gesehen hast, vor Glück, aber ich habe auch noch gelesen, das auch vielleicht noch als kleiner Fun-Fact, dass er ja noch nicht viel in Deutsch noch mit seiner Deutschlehrerin so über Jupp Heynckes und über die ganzen Sachen gesprochen hat, weil seine Deutschlehrerin BVB-Fan sah. Das war noch so ein Fun-Fact, den ich zwischendurch mitbekommen habe. Pfui. Ja, so ist es leider, ne? Und dann habe ich noch gelesen, dass er ungefähr wohl 10 Millionen netto im Jahr verdienen soll. Ist doch auch ganz nett, also. Ich denke auch, ich bin mir sicher, er hätte jetzt bei City und Co. mehr verdienen können, aber ich glaube, Miete kann er zahlen. Er kann sich auch mal ein Stück Fleischwurst leisten. Er kann sich ein Stück Fleischwurst mal leisten und Mensch, wir kommen ihm doch entgegen, er bekommt doch ein Auto gestellt. Ja, und vielleicht sogar noch einen Tankgutschein von 200 Euro, wer weiß das schon, ne? Wer weiß das schon, für 200 Euro kann er mal richtig schön voll tanken, die Butze. Mensch, für 10 Millionen, da kommst du doch über die Runden, oder? Da kommst du über die Runden und da kannst du auch mal, da kannst du auch mal 3 Jahre bleiben, also das kann man schon mal machen. Ich denke auch, also mit Sicherheit hätte man wesentlich mehr bei diesen ganzen Oligarchen verdient, aber da siehst du halt auch, dass der Guardiola ein unfassbar bodenständiger Typ ist und ja gut, dann tust du dich auch mit 10 Millionen, gibst du dich auch mit 10 Millionen zufrieden. Ja. Da kannst du dir vielleicht, wenn du mal intelligent Haushaltest, genau. Ich meine, man kann nicht lesen und sprechen, das habe ich gerade gemerkt. Und zwar ist gerade wieder Thema dein Gladbacher FC heißen die, glaube ich, ne? wenn man mal ein bisschen haushaltet, dann kann man vielleicht sich auch ein Love-Film-Abo leisten. Ja, erstens das. Und ich glaube ja auch, wenn du den Gladbacher FC schon erwähnst, dass sicher beim TSV 1860 Bayern München eine ganze Menge da gegeben ist. Also das ist schon in Ordnung so, glaube ich. Ja. Pocho, man merkt, wir haben uns lieb. Jetzt habe ich noch zwei Themen. Und zwar gab es ja auch nach dieser ganzen Pressekonferenzgeschichte die Themen Ronaldinho, Deco und Eco, der ja, wie sie immer so schön sagen, rasiert hat beim FC Barcelona. Jetzt mal meine Frage an dich, Hans-Jörg Pocho. Ja, wird das einen ähnlichen Effekt geben bei Guardiola beim FC Bayern München? Wird der irgendwen rasieren? Wird er einen gestandenen Superstar? Ich sage jetzt einfach mal Ribéry, Robben, vielleicht eher Robben, weil Ribéry ist über jeden Zweifel erhaben. Nein, Robben, ist das ein ähnliches Opfer wie die eben genannten Eto'o, Deco und Ronaldinho? Kann das passieren beim FC Bayern? Das kann mit Sicherheit passieren. Ob es so ist, ist die zweite Frage. Also meiner Meinung nach wird er sich das wirklich, wie er das gesagt hat, dann nehme ich ihm wirklich alles ab, was er gesagt hat. Mhm. Er guckt sich das erstmal an. Er hat aber sicher auch keine Angst davor, dann gegebenenfalls einen gestandenen Profi, wenn ihm die Leistung nicht zusagt, zu rasieren, beziehungsweise ihn nicht aufzustellen. Das ist schon eine Möglichkeit, die da entstehen kann, klar. Und dann gibt es ja noch die Geschichte von Zlatan Ibrahimovic, als der Transfer verkündet wurde offiziell, dass Guardiola Trainer des FC Bayern München wird, hat sich ja dein Lieblingswort, das Enfant Terrible des Schweizer Fußball, des schwedischen Fußballs gemeldet und gesagt, dass Pep Guardiola, dass es eine Katastrophe sei, unter Pep Guardiola zu spielen und das Training ihn nicht weitergebracht hätte. Ist das jetzt eine Ausnahme oder kann man da vielleicht wirklich ein Stückchen Wahrheit rausziehen? Ich denke, sowohl als auch. Vielleicht gibt es Spielertypen, die unter ihnen nicht sich weiterentwickelt haben, aber ich glaube, das ist eben die Ausnahme, dass es diese Art Spieler gibt. Sicher gibt es auch, es gibt immer Leute, die mit irgendjemandem nicht zurechtkommen, auch persönlich vielleicht nicht und so weiter. Und wie gesagt, Ibrahimovic ist sicher kein einfacher Kandidat dafür. Ich glaube einfach, dass es eher die Großzahl der Spieler sind, die unter Pep Guardiola unbedingt trainieren wollen, wie man in letzter Zeit gemerkt hat. Und allen voran man sich Götze? Bitte? Allen voran Götze? Frage? Ja, vielleicht auch das. Vielleicht hat er sich auch deswegen dann für den FC Bayern entschieden, klar. Meinst du denn, dass das ein erfindiger Journalist hat ihn ja gefragt, ob er wildern wird, ne? Beim FC Barcelona. Ja. Meinst du denn, er wird da noch wen holen von Barca? Wenn er Bock drauf hat, schon. Wenn er aber merkt, dass er mit dem Material beziehungsweise dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hat, seine Ziele erreichen kann, wird er das auch nicht tun. Das glaube ich nicht. Nee. Ich denke schon, ich sage ja schon die ganze Zeit, dass es ganz gut, glaube ich, wäre, wenn man noch einen Hochkaräter holt, alleine um ein bisschen nochmal anzuheizen, da die ganze Bude. Weil ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Mannschaft ein bisschen satt wirkt nach dieser Saison. Und wie gesagt, Thiago Alcantara, glaube ich, da der richtige Mann. Und ja, dass es ihm egal sei, welches System gespielt wird, ist natürlich auch eine Aussage. Er muss von allem überall ein bisschen Understatement reintun, einfach auch. Ne? Also er wird sich jetzt nicht in die Karten schauen lassen. Dafür wäre er auch nicht der Typ, der jetzt sagen würde, ich möchte das und das machen. Warum soll er auch? Und dann hat er es einfach auf eine charmante Art und Weise halt so rübergebracht. Das Interesse von Werder Bremen an Luka Barrios, der zurzeit in China spielt, soll wohl doch größer sein als nur ein Techtelmechtel. Okay. Er ist ablösefrei zu haben, weil sein Verein wahrscheinlich nicht mehr genug Geld hat, ihn zu bezahlen und so weiter. Es wäre sicher ein interessanter Deal für den SV Werder Bremen und auch sicher ein Spieler, der auch mit Petersen zusammen vorne spielen könnte. Allerdings wird der auch nicht für 2,50 € beim SV Werder Bremen spielen. Und das ist die Frage, weil international wird er ja nicht mit Bremen spielen können, ob er sich dann dafür entscheidet oder gegebenenfalls eher ins Ausland geht, also von hier aus gesehen ins Ausland geht, um da gegebenenfalls dann international bei einem Verein zu spielen. Kann ich mir eher vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, er fühlt sich ja wohl, und er hat sich sehr wohl in der Bundesliga gefühlt. Und ja um das auch nochmal zu sagen, ich glaube schon, dass Werder Bremen einen guten Griff mit dem guten Luka Barrios landen würde. Ich denke schon. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwelche abschließenden Worte über die Power-Pressekonferenz mit Pep? Abschließend lässt sich einfach nur zusammenfassen, dass es ein wirklich völlig anderes, einen völlig anderen Eindruck gemacht hat, als ich den erwartet habe. Das halt positiv. Und dass ich mich wirklich auf die nächsten Sachen freue. Worauf ich jetzt überhaupt keinen Bock habe, sind die Sachen, die kommen, wenn Leute halt die Aussagen von ihm nicht verstehen, aber auch die werden kommen, die dann sagen, er hat gesagt, er weiß noch gar nicht, mit welchem System er spielt, hat er vielleicht keinen Plan, was er machen soll und so weiter. Die Sachen werden auch kommen, aber es ist einfach eine ganz spannende Entwicklung und da bleiben wir auch sicher und jetzt pass auf, am Ball. Pacho, also wirklich, der Rhetorikkurs hat sich wirklich bezahlt gemacht. Jetzt schon, Pacho. Da haben wir wirklich in den richtigen Mann investiert. Mann, ist der gut. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Mario Gomez, um jetzt mal vielleicht so langsam Tschüss zu sagen zu Pep Guardiola in dieser Sendung. Ich kann mir vorstellen, Pacho, dass wir ihn vielleicht nochmal erwähnen in den laufenden, in den kommenden 4x12er-Ausgaben. Ich kann es mir auch vorstellen, ne? Also ich würde 50 Millionen Euro wetten, wenn wir ihn noch einmal erwähnen. Ja, mindestens. Also ich würde vielleicht sogar 51 Millionen wetten. Okay. Er wurde darauf angesprochen, was mit Mario Gomez sei, ob er mit ihm planen würde. Und daraufhin hat er natürlich gesagt, er guckt erstmal, was da ist. Mario Gomez wird am Mittwoch ins Training einsteigen. Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, dass es keine offizielle Anfrage für Mario Gomez gibt. Kann man das glauben? Ich denke schon, oder? Was spricht dagegen, da die Wahrheit zu sagen, als wenn es so wäre? Aber genauso, wie ich eben schon gesagt habe, das kann sich auch in der nächsten halben Stunde ändern. Es kann ja auch sein, dass gleich die Angebote kommen oder morgen früh und so weiter. Also von daher, wenn diese Gerüchte aus italienischen Vereinen da sind, dann wird da auch eine Kleinigkeit dran sein. Ob sie ihn dann deswegen abgeben werden, das ist noch die zweite Frage eher. Ich glaube schon. Es hat sich, es gab dann auch noch ein schönes Interview mit Karl-Heinz Rummenigge in der Arena, nachdem Guardiola seinen Autoschlüssel gekriegt hat. Da hat es sich so angehört, als wäre man definitiv gesprächsbereit und man nicht ganz abgeneigt sei, wenn es einen Interessenten oder einen potenziellen Käufer für Mario Gomez geben würde. Also ich habe das Gefühl, wenn da Verein XY kommt und da auch 25, 28 Millionen auf den Tresen legt, dann darf der Kollege gerne gehen. Eben weil man vielleicht auch einen Patrick Weihrauch in der Hinterhand hat und dann wahrscheinlich die drei hinter Pizarro wäre. Wenn man dann wirklich nicht mit Mario Gomez in der Sturmspitze spielen würde. Also, ne? Nee, das ist schon möglich, da hast du schon recht. Ne? Jetzt würde ich mal wieder Gladbach ins Gespräch bringen, Pocho. Wäre Mario Gomez ein Kandidat für Borussia Mönchengladbach? Er soll den denn bezahlen, bitte. Nein, nicht wirklich finanziell und auch, ich denke auch, dass Mario Gomez nicht möchte. Also von daher. Aber wie wir vorhin richtig gehört haben, ihr habt ja schon einen Knaller bekommen. Zwei Knaller. Also wenn Sky Sport News HD das so schon so nennt, dann möchte ich auch sagen, dass wir zwei Knaller für die Saison haben. Also von daher, Chapeau, Hut ab. Ich denke auch, mit Gladbach ist zu rechnen. Ja. Da geht es ja gleich am ersten Spieltag zur Sache. Da wird man gleich merken, wird da schon die Meisterschaft ausgespielt? Frage? Da wird nicht die Meisterschaft ausgespielt, aber da werden potenzielle Meisterschaftskandidaten gezeigt. bin ich mal gespannt, ja. Ich sag, mindestens einer dieser beiden Vereine wird um die Meisterschaft mitspielen. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay, okay. Bin ich gespannt. Ich auch. Patsche, ich würde es dir ja wünschen. Weißt du, ich würde es dir wünschen. Wohl kaum. So ein schönes. Doch, ich würde es dir wünschen. Ich mir auch, aber es wird wahrscheinlich in meiner Lebenszeit nicht mehr passieren. Die ist zwar auch begrenzt, das ist mir klar. Auch wenn ich übers Wasser gehen kann, aber die Lebenszeit ist ja doch begrenzt und. Nee, ich glaube nicht. Aber wenn es nochmal so wie die letzten zwei Jahre, ist doch nett so. Wenn wir uns im oberen Drittel festsetzen, wäre ich sehr zufrieden. Wo du gerade übers Wasser gehen gesagt hast, um das nochmal klarzustellen, es gibt nur einen Trainer, der übers Wasser gehen kann. Und das ist nicht Pep Guardiola, sondern Peter Neururer. Ja, das ist wahr. schöner Tweet. Ja, Pocho, ich glaube, das wäre unsere allererste Vierecken 2-11er Spezialausgabe zum Thema Pep Guardiola. Ja, einfach mal so ganz Breaking-mäßig reingehauen. Ist auch eine schöne Sache. Musste man einfach drüber reden. Warum soll man das nicht mit anderen teilen? Wir teilen unsere Gedanken ja gerne. Absolut. Und das nicht nur hier, nicht nur im Podcast, sondern auch bei Twitter. Oh, genau, du erwähnst es. @4eng2elva. Ja. Und auf Facebook auch. Und da müssen wir auch noch mal was sagen eigentlich. Ne? Genau, das habe ich mir hier auch notiert. Und zwar gab es da ein technisches Problem. Und zwar haben wir alle Leica unter 18 dummerweise über den Jordan geschubst. Also wenn ihr unter 18 Jahre seid oder euren Facebook-Account so eingestellt habt, dass ihr jünger seid, als ihr eigentlich seid, dann geht bitte nochmal auf facebook.com/4ecken2elver und liked uns da, denn da sind uns merkwürdigerweise durch einen technischen Fauxpas 30 Likes abhanden gekommen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Aber, Pocho, jetzt kommt die bahnbrechendste Neuerung im Vierecken-2-11er-Auditorium. Und zwar sind wir auch auf Google Plus vertreten. Wie man uns da findet, ist ein Rätsel. Ich glaube, was denn? Also, ihr könnt es mal versuchen mit Vierecken-2-11er, aber die Zahlen ausgeschrieben, aber groß, aber zusammen. Also so vier Ecken zusammengeschrieben, aber als Wort, also die vier diesmal nicht als Zahl, sondern als Wort und also vier Ecken zusammen und jedes Wort groß geschrieben, aber dennoch zusammen und dann zwei Elfer, zwei als Wort groß, Elfer groß, auch als Wort zusammengeschrieben, vier Ecken, zwei Elfer. Auch die Zahlen als Wort geschrieben. Wir haben uns gedacht, wir haben die intelligentesten Zuhörer aller Zeiten. Und da werden sie auch noch diese Hürde meistern und 4ecken2elver bei Google Plus finden. Also ich habe mich selbst noch nicht gefunden. Ich weiß noch nicht, wie ich 4ecken2elver finde. Aber wenn ihr es schafft, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, bei YouTube sind wir ja auch zugange. Ja, genau. Die Videos sind da immer, da freuen wir uns auch immer sehr über eine positive Bewertung. Genau wie bei Facebook über ein Like freuen wir uns auch über positive Bewertungen unter den Videos. Vielleicht auch, wenn einem das gefallen hat, die Kommentare darunter freuen wir uns auch drüber. Und jegliche Interaktion ist nicht nur darüber möglich, über YouTube, über Facebook, über Twitter, sondern auch, wenn jetzt in den nächsten Tagen werden sicher auch wieder die Tumblr-Seite ein bisschen gefüttert werden, wo ja im Moment immer noch und auch bis mindestens, denke ich, zum ersten Spieltag die Sommerfahrpläne der einzelnen Bundesliga-Vereine nochmal nachlesen könnt. Völlig richtig. Ich habe mir gedacht, da mal nicht so viel hinschreiben, weil dann würden ja die ganzen 18 Einträge über die Bundesliga. Genau, dann würden die ja wegfallen. Daher kommt er ja auch. Rutschen, genau. Daher weht der Wind. Aber Pocho, würden uns sehr über einen weiteren Teil deiner Power-Kolumne freuen. Ja, die kommt bestimmt auch. Die kommt bestimmt auch. Und hatten wir sonst noch irgendeine Plattform? Ja, bei iTunes, genau. Denn da haben wir einen neuen Feed, 4Ecken211er Podcast. Da bitte nochmal 5 Sterne geben, solltet ihr es vor 40 Jahren schon mal gemacht haben. Entschuldigung, wir haben einen neuen, viel besseren und viel hübscheren Feed ins Leben gerufen und wir bitten euch nochmal inständig darum, gebt uns da 5 Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, wir haben glaube ich alles, wir sind überall. Wir sind überall, ja. Überall. Finden uns noch ein Profil bei ab18.de, aber das machen wir auch noch. Das machen wir gleich, Pocho. Und ich möchte bitte... Das ist mein Ziel zur 55. Bundesliga-Saison. Ich möchte, du kennst ja immer bei diesen ganzen Pressekonferenzen etc., da gibt es ja im Hintergrund immer diese Werbewände. Mhm. Und ich möchte, dass so ein kleines Rechteck irgendwann mal 4Ecken211er gehört. Dann möchte ich aber lieber so eine Werbung an der Seite sehen, die dann so einblendet. Mit E-Mail-Adresse und so weiter daneben direkt. Oder es gibt ja jetzt auch diese kleinen... Samsung-Handys, die da vorne stehen. Ja, was die ja, das genau. aufgespielt sind, diese komischen Billig-Handys, die so groß sind wie ein Tablet, ja. Wie ein Tablet. Und ja, da vielleicht auch mal 4Ecken211er durchflitschen lassen. Ja, wäre schön. Ja, oder einfach mal anrufen, die Telefone, die da so stecken. Und mal die Telefonnummer rausfinden. Ich denke, wir werden ja sicher in den nächsten Wochen mit Pep in Kontakt treten und da werden wir das hier schon hinkriegen. Ich denke auch, dass er uns mal die Telefonnummern durchsagt von diesen kleinen Billigtelefonen, die da durchs Bild immer hopseln. Willkommen, Pep. Schön haben sie das gemacht, oder? Bei der Pressekonferenz? Die Pep-Show, ne? Die Pep-Show. Es ist die Pep-Show. Ich sehe hier gerade nochmal, wie er sehr demütig in die Allianz Arena schlurft, möchte ich fast schon sagen. Und der lacht da zusammen mit Matthias Sammer. Haben die denselben Friseur, ne? Übrigens. Ja, ich glaube auch. Haben denselben Friseur. Oh, jetzt sehe ich gerade exclusive Footage aus der Kabine. Oh, Pep war auch schon in der Kabine und schön. Schöne Bilder, da freut er sich. Toll. Toller Mann. Und was sagst du? Was werden seine Erfolge in der kommenden Saison sein? Hast du da mal vielleicht eine kleine Prognose? Ich glaube, in erster Linie ist es für den FC Bayern immer wichtig, die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. In zweiter Linie ist die Champions League mittlerweile dabei und den DFB-Pokal werden sie sich auch sicher nicht lumpen lassen, da so weit wie möglich zu kommen. Ja, ich sag mal so, alles unter einem Triple ist halt ein Rückschritt gegebenenfalls zu dieser Saison, aber es ist ja nicht unmöglich, dass es wieder so läuft. Von daher. Oder besser wird. Ich sage nur Weltpokal gegen Chelsea. Chelsea! Chelsea! Chelsea! Yeah. The Chelsea Football Club! Mhm. Da gibt Blues. Die Blues. Da gibt es das schöne Aufeinandertreffen Jose Mourinho gegen Josep Guardiola. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist doch klangvoll. Pocho. Da jetzt in dieser Riege noch Lucien Favre steht zu haben, das wäre toll, oder? Ja, da gehört er hin, ne? Wann wird in einem Atemzug, würde ich fast sagen. Ich denke auch. Mirko Slomka, Guardiola, Mourinho, Favre, das sind die Top-Trainer. Ja. Oder? Ja, mindestens. Pocho, ich merke schon, du bist ganz hibbelig und du musst wieder deine Sucht betäuben. Du musst wieder ins Himmelsreich? Nee, Himmelsrand? Himmelsrand, ja, nee. Ein bisschen zocken muss immer, um die Aggression des Alltags wieder loszuwerden, ja. Wenn ihr Pocho beim PSN like, followen, friendshippen wollt, dann findet ihr ihn unter El Pocho 180, nicht wie überall. Ne? Ich dachte, du heißt da irgendwie Sucht. Sich die 81. Sucht die 81, ja, sowas. Weißt du, das muss man ja hier mal sagen. Der größte Suchti, ja! Reckert über einen hier. Ne? Ja. Der Mann, der in Augenaufschlägen, in der Geschwindigkeit von Augenaufschlägen Spiele durchspielt auf Konsolen. Ja? In dem Blink of an Eye. Ja, und der selbst vor Abversionen schon vor den Entwicklern durchgespielt hat. Der meckert hier mit mir. Ach ja, ist schon schön. Pocho, wir machen schön in Ruhe unseren Filmpodcast. Dann geht's richtig. Und dann kannst du auch wieder über Nerdtum reden. Wenn du das unbedingt willst, okay, ich habe keine Lust. Ja, nee, du hast überhaupt keine Lust. Absolut nicht. Wo ich hier gerade Ronaldinho, Eto'o und Deco sehe, in einer Vignette, sind das auch Namen für Gladbach? Ich liebe es anzugreifen. Das ist eine schöne Aussage, oder? Ja, ja, muss man ihm lassen. Ne? Übrigens, hast du das Interview mit Thomas Tuchel? Nee. Also Thomas Tuchel gehört über Guardiola? Nee. Er ist eher ein großer Fan und hat die 4 Jahre, in denen er beim FC Barcelona aktiv war, sehr, sehr genau verfolgt. Es wirkt fast so, als wenn Tuchel Guardiola Stalker wäre. Das kann natürlich sein. Auch da noch 2 weitergehen bei uns. Da definitiv, da bleiben wir auch dran. Da bleiben wir dran. Bleiben wir da dran. Ich gucke gerade noch mal auf den Screen, ob es da noch Neuigkeiten gibt, aber ich glaube fast nicht. Nee, es ist nur das mit Sua vom FC Basel. Mhm. Und gut. Sicherlich, Pocho. Ich freue mich einen Arsch ab, dass Pep Guardiola endlich in der Allianz Arena angekommen ist. Und ich gehe jetzt ein bisschen auf die Straße und spreche die Leute mal auf Pep Guardiola drauf an. Du hast das letzte Wort. Tschüss. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Da kommt bestimmt schnell wieder was. Macht's gut.